Hallo Chris. Hallo Ricky, nu? Was war das? Mach das doch mal. Was soll denn das? Alter, du sollst nicht ins Intro quatschen. Nein, das, ich will wirklich, dass du es nochmal machst. Ich habe mich gerade wie so eine ostdeutsche Beamtin angehört. Mach nochmal. Hallo Chris. Hallo Ricky. You have a vagina. Oh my God. It doesn't matter what you say. Hier ist Non-PG, mein Name ist Richie und Chrissy ist auch dabei. Ja, wie wir gerade schon erwähnt haben, ne? Ja, Mensch, aber ich dachte für die ganz Blöden, hält doppelt gemoppelt besser. Ja, für alle, die noch nicht die ganze Geschichte mit den Feeds verstanden haben. Oh ja, da ist immer noch viel Nachholbedarf unsererseits. Ja. Aufarbeitung. Ja, natürlich, wir müssen euch das besser erklären, wie das mit den Feeds funktioniert bei Non-PG. Es gibt ja zwei Non-PG-Feeds. Ach so, warte mal, stopp, Musik aus. Viele Wrestling-Podcasts da draußen werden sich natürlich fragen, Alter, jetzt sind die zurück, was werden die wohl für Hörerzahlen haben, bei iTunes schon wieder auf 1 und so, das gibt's ja gar nicht. Na ja. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, weil wir hier ein Tool haben und diese Hörerzahlen ermitteln können, dass ich jetzt, Chris, und halte dich fest, ich mache es jetzt einfach, ich werde jetzt die Hörerzahlen durchgeben. So was wie die Lottozahlen? Oder nein, wie? Das sind jetzt die aktuellen Hörerzahlen für die erste Non-PG. Okay, erst ein Hühnerbein. Hier sind die die Hörerzahlen für die erste Non-PG-Ausgabe. 184. 17. Nein. 184. 4. Nein. 184. Superzahl? Meine Fresse. 184 am Donnerstag. 194 am Freitag. Ja, wer hat, der hat. Mehr waren es ja noch nicht. Ja, was denn? Nichts. Denke ich doch. Ja, heute geht's wieder ums Thema Wrestling, unsere Lieblingssportart, glaube ich. Ja. Also also man kann definitiv sagen, so unterhaltsam wie die WWE ist, glaube ich, kein Produkt auf der ganzen Welt. Auf gar keinen Fall. Also du hast mir ja heute Morgen oder gestern noch geschrieben oder gesagt, dass es die schlechteste Raw-Ausgabe dieses Jahres war. Das war heute Morgen war das. Das ist immer so eine Gefühlslage natürlich, ne? Ich habe natürlich nicht mehr alle Raws im Kopf von diesem Jahr, aber gefühlt war es die schlechteste in diesem Jahr. Und dann, danach habe ich gelesen, dass Kevin Dunn und Vince McMahon zu Tough Enough Productions irgendwie woanders sind. Und ich mir dachte, ja, das ist ja dann echt doof. Jetzt muss man aber gleich mal zur Ehrenrettung von Triple H sagen, dass wir auch dieses Jahr schon sehr, sehr viele sehr, sehr schlechte Raw-Ausgaben sehen mussten. Mhm. Obwohl dann Vince und Kevin dann anwesend waren. Ja, und natürlich auch mit Jamie Noble umgelaufen, der natürlich die Shows trägt. Das ist richtig. Also da fällt natürlich jetzt ein Leistungsträger aus, mehrere Wochen, absolut. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die WWE da in die alten Zeiten zurückfällt und Jamie Noble da einfach drüber wirken muss. Also da muss man auch mal drei Rippen gerade sein lassen und einfach drüber wirken. Aber was ich noch sagen wollte, als du mir das heute Morgen mitgeteilt hast, dachte ich so, ja, okay, der ist da immer anderer Meinung als ich. Wahrscheinlich ist die Ausgabe dann gar nicht so schlecht. Ich freue mich fast jetzt schon ein bisschen mehr drauf, dachte ich so. Aber ich muss dir recht geben, es war wirklich mit das Langweiligste, das ich in den letzten Monaten sehen musste. Und ein gutes Indiz war, dass ich wirklich nach dem ersten Match, Dean Ambrose gegen Kane, musste ich schon auf die Uhr gucken. Hab gedacht, das gibt's doch nicht. Es ist noch nicht mal eine Stunde rum. Ja. Also es ist wirklich unfassbar, wie scheiße diese Raw-Ausgaben werden können. Ja, ich hatte aber lichte Momente in dieser Sendung, hatte ich wirklich aufgefunden. Und die sind jetzt nicht irgendwie erzwungen oder so. Die habe ich wirklich gefunden und die habe ich auch niedergeschrieben. Da möchte ich Da möchte ich mal direkt so einen lichten Moment von dir hören. Was war für dich das absolute Highlight im positiven Sinne bei dieser letzten Raw-Ausgabe? Okay. Das Highlight dieser Raw-Ausgabe war das Acting, das cheesy Acting von Michael Cole, als Brock Lesnar sich entschuldigt hat. Bullshit! Sag ich da. Pass auf. Fand ich gut. Dieses ganze Segment da am Anfang, das war so ein Scheiß-Segment. Und es geht mir jetzt nicht darum, dass ich einfach nur Raw niedermachen will, um es niederzumachen. Dieses Segment ist einfach bescheuert. Hoch 10. Warum? Denn wie heißt denn der Vogel jetzt? Brock Lesnar kommt zum Ring mit Paul Heyman, ja, und Paul Heyman sagt, okay, Leute, Brock Lesnar darf deswegen in der WWE wieder antreten, weil er versprochen hat, dass er sich bei Michael Cole und JBL und so entschuldigt. Mhm. Richtig? Ja. Erstens mal, hier haben wir schon den ersten Bullshit-Faktor. Denn letzte Woche, nachdem... Wo ist der Kameramann? Das zum einen. Und letzte Woche, nachdem Raw off-air ging, gab es auf dem YouTube-Kanal der WWE ein Interview mit Michael Cole. Da hat er erzählt, dass er seine Klage gegen Brock Lesnar fallen lassen hat, weil man sich außergerichtlich einigen konnte. Und okay. Er hat jetzt einen Haufen Kohle gekriegt von Brock Lesnar. Da denke ich mir so, ja, das wäre doch eigentlich das, was du jetzt einspielen solltest. Ja, und hab ich nicht mitbekommen, ja. Ja, natürlich hast du es nicht mitbekommen, weil die Idioten sich denken, wir haben ja erst 3 Stunden gesendet, geh doch nochmal auf den YouTube-Kanal, damit du dir dann nochmal 14 Stunden angucken kannst, wie die Storylines ordentlich weitergeführt werden. Weil man hat ja in der Sendung keine Zeit, in diese 3 Stunden das noch mit reinzupacken, kann man wirklich nicht verlangen. Aber das wäre die gute Erklärung gewesen. Für mich hast du Brock Lesnar völlig lächerlich gemacht. Dass er da hingeht und sich entschuldigt, mag sein, dass es noch einigermaßen gerettet wurde, weil Brock Lesnar da so ein bisschen, ja, einen starken Macker markiert hat oder raushängen lassen hat. Alles okay, aber insgesamt ist das Segment völlig bescheuert. Dass er zu diesem Vogel da hingeht und sich entschuldigt, so ein Drecksegment wirklich, also. Hast du wieder Paul Heyman beobachtet? So leicht, er hat so geguckt, so, oh, hoffentlich entschuldigt er sich wirklich und so. Es war wieder ganz großartig. Er stand im Ring, hat sich die Szenerie angeguckt und, ah, Mensch, hoffentlich gibt er wirklich nur die Hand und nicht die Faust, so, weißt du. Aber ist brillant, der Junge. Weißt du, in diesem Moment, du sitzt da als Michael Cole. Ja, der Typ hat dir die Fresse eingeschlagen, erstens mal. Und jetzt kommt der zu dir und es ist jetzt nicht so, dass der gerade reumütig wirkt. Ja, der sitzt der da mit seinem Headset auf und man nimmt ihm das einfach nicht ab. Ich würde die Beine in die Hand nehmen, Alter. Ich würde rennen, ich würde schreiend rausrennen, weil Brock Lesnar mich töten könnte. Nur mit einem Blick. Ja, es gibt nur einen Menschen, der gefährlich ist auf der Welt und das ist Ronda Rousey. Sonst ist kein Mensch gefährlicher als Brock Lesnar. Das stimmt. Und das müsste man vielleicht noch ein bisschen mehr zum Ausdruck bringen. Das ist meine Meinung. Das würde ich so machen. Und das nächste ist, Brock Lesnar hat ihn da kaputtgeschlagen und er hat offensichtlich riesen Schiss vor Brock Lesnar. Und bei dem Angle zum Schluss, als Brock Lesnar dann den Stuhl auf sein Knie bekommt von Kane außerhalb des Rings, dann sorgt sich Michael Cole plötzlich um Brock Lesnar. Ach, das habe ich nie mitbekommen. Ja, naja, ja, wie er halt immer so sagt, oh mein Gott und so. Also da denke ich mir halt so, normal müsste der da sitzen und sagen, ja, macht weiter, verprügelt die Drecksau oder weißt du, Kuckuck was. Das ist, diese ganze Nummer ging mir schon so auf den Sack und ich muss wirklich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass ich das überhaupt jemals so behaupten müsste. Aber nach 3 Jahren Brock Lesnar, sind doch jetzt 3 oder sind 2 Jahre? Das dritte Jahr. Ist das zum ersten Mal eine langweilige Raw-Ausgabe gewesen, obwohl Brock Lesnar dabei war und die Brock Lesnar-Segmente waren auch für den Arsch. Das muss man hier definitiv mal so festhalten. Und wenn das der Fall ist, dann weißt du, was die Stunde geschlagen hat. Wie fandest du das denn, dass Brock Lesnar im Main-Event-Segment von Raw niedergestreckt wurde? Fängst du jetzt auch schon an, wie ich, zu zählen, wie viele Raws es noch sind bis zu Battleground, so. Okay, jetzt hat der die Oberhand, jetzt hat der wieder die Oberhand. Weil im Prinzip ist es ja mal so, dass der im Pay-Per-View gewinnt, ja bei der Go-Home-Show auf die Fresse kriegt. Ja, ich verstehe, warum sie es machen. Weil sie wollen natürlich, dass Brock Lesnar nicht immer der Super-Zerstörer ist, sondern auch ist mal... Ist du auch gerade was? Nö. Ich habe nur was getrunken. Hast du ein Problem damit? Also ich hau dir ins Maul. Na, ist einfach weiter so lang. Sie haben wahrscheinlich ein Problem damit, dass Brock Lesnar dann immer so der Mega-Zerstörer ist und jetzt als Face, da muss er halt auch mal sellen so ein bisschen. Aus dieser Richtung kommen die wahrscheinlich. Ich bin der Meinung, du kannst ihn immer als kompletten Zerstörer darstellen. Das ist genau das, was alle sehen wollen. Genau das wollen alle sehen. Ja. Und er kriegt da sozusagen jetzt von so einem alten Opa eins aufs Maul, von Kane. Natürlich, ich weiß schon, ja, das sind 3 gegen 1, weil der andere Vogel lag ja außenrum. Die Begründung ist mir alles schon klar, wie die WWE das begründen würde. Aber ich würde es halt so nicht machen. Brock Lesnar ist ein fucking Monster, der alles kaputt schlägt, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Ja. Und das sollte schon 3-mal nicht bei so einem Affen-Security-Hampelmann aufhören. Und auch gegen Kane, der ja auch überhaupt keine Rolle mehr spielt und keine großen Matches bestreitet und so, da sollte das auch keine Rolle spielen, dass, also sollte er auch, sag ich mal, da sollte Kane keine Chance haben, das meine ich. Und ja, Seth Rollins, da hätte ich mir, habe ich mir auch gedacht, eigentlich müsste der doch einfach wegrennen. In dem Moment, wo Kane Brock Lesnar angegriffen hat und aus dem Ring gezogen hat oder vom Apron runtergezogen hat. Ja, da ist der Schmale gerade, wie du deinen Champion darstellst. Den stellen sie doch die ganze Zeit so dar, dass er wegrennt. Ja, du hast recht. Eigentlich müsste es noch durchziehen, weil sein Charakter passt ja im Prinzip dazu, ne? Zu diesem Coward. Ja, lass ihn wegrennen und ich habe mir so gedacht, wenn der dann zum Beispiel da irgendwie im Gang oben steht bei den Zuschauern und dann die zwei da unten, eigentlich sollten es ja drei sein, irgendwie animiert, Brock Lesnar kaputt zu schlagen oder so. Hätte ich persönlich besser gefunden. Aber ich weiß genau, warum die WWE das macht. Und wir werden wahrscheinlich jetzt die nächste Woche und übernächste Woche und überübernächste Woche sehen, wie sich Brock Lesnar an den Leuten da rächen wird. Aber ja, das Segment war totlangweilig. Das war alles. Das für mich war das Worst Case. Absolut. Ich habe mir da viel mehr erhofft mit der Rückkehr von Brock Lesnar, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja. Hat man schon was von den Ratings gehört? Ja, die waren katastrophal. Wieder. Noch schlechter als letzte Woche. Oh. Aber auch da, ich weiß nicht, wie weit die Ratings noch nach unten fallen müssen, um ein Umdenken bei USA und bei der WWE auszulösen. Weil Fakt ist eins, das rechnet sich für die WWE und USA verdient offensichtlich mit Werbeeinnahmen immer noch genügend, dass sie sich sagen, ist mir doch scheißegal. Mhm. Und ich glaube, dass das für die WWE wirklich ein Problem ist, eine ordentliche Show da auf die Beine zu stellen. Was ein Witz ist, muss man dazu sagen. Was ein Witz ist, weil du hast natürlich nicht mehr so einen Star-Stacked-Kader wie früher, aber du hast auch immer noch gute Leute und kannst da kreative Sachen mitmachen. Ich verstehe es auch überhaupt nicht. Ja, also, kreative Sachen fangen ja schon an mit längeren Matches. Dann hast du mal längere Matches und dann gehen die alle mit No DQs, mit DQs oder mit No Contest aus. Das ist auch sowas, was du da. Ich kann das nicht nachvollziehen, was die Denkweise dahinter ist. Warum macht man das? Warum verarscht man uns da ständig und immer bei diesen langen Matches? Ich glaube, die ersten 5 Matches bei Raw waren alles No DQs oder No DQs sage ich immer, No Contest oder DQ. Ja, klar, dieses Tag Team Match, das war clean, ne? Tag Team. Ach so, Titus O'Neil und so. Ja, okay, ja, aber die langen Matches dann halt Dean Ambrose gegen Kane. Ja, mit Sheamus gegen Roman. Das ist so ein Bullshit. Und jetzt, ja, absolut. Sie können natürlich die Zuschauer zum Verkaufen, denn du weißt ja, was die Klientel ist, die angestrebte kleine Kinder. Das klar, ja, ich glaube, dass das auch eine angestrebt oder ein angestrebtes Altersspektrum ist. Das kann schon sein, aber ich glaube nicht, dass die WWE sich hauptsächlich auf Kinder ausrichtet. Das glaube ich nicht. Können sie auch gar nicht. Genau. Veritabel. Wenn sie, also so blöd können sie ja nicht sein, wenn sie auf ihren Altersdurchschnitt gucken, die Leute, die Wrestling konsumieren, werden immer älter. Es macht halt keinen Sinn, dann nur auf Kinder zu setzen. Ja. Also von daher, mit Sicherheit wird da drauf gesetzt. Ich glaube, es geht eher darum, den erwachsenen 35-Jährigen dazu zu animieren, seinen Sohn damit hinzuschleppen. Das ist, glaube ich, der Plan, ja. So. Ja, das funktioniert ja auch. Also ist ja jetzt nicht so, dass da keine Kinder wären im Publikum. Ja. Aber dennoch, also für mich begründet das noch lange nicht, warum ich keine normalen Matches mehr abhalten kann. Das verstehe ich einfach nicht. Und dann hast du ein Match, Roman Reigns gegen Sheamus, das ist ein potenzieller Main Event für die Zukunft. Ja, es ist nicht so abwegig. Sheamus hat den Koffer, Roman Reigns wird irgendwann den Titel haben. Und dann wird er so. Da fängt schon an, der wird halt so weggeschenkt bei Raw und ich glaube auch bei SmackDown gab's das Match schon. Ich habe also jetzt schon keinen Bock mehr auf dieses Match. Und wenn ich dann schon so ein Fuck-Finish mache, dann, ich weiß nicht, dann will ich da irgendwas anderes sehen und nicht so ein Bullshit wie mit Bray Wyatt. Das ist halt, diese Storyline ist auch schon wieder so bescheuert. Wie fandest du das mit diesen Bildern und mit diesen Schnüren an der Wand? Das fand ich ganz smart gemacht oder ganz, ganz kreativ gemacht, aber ja, es ist halt wirklich diese eine Schiene, die er da fährt mit dem Kind, ne? Zwei Punkte dazu. Erstens, das mit dieser, also dass er so ein Psycho ist und Backstage da die Roman Reigns Bilder ausschneidet, ja, per se nicht schlecht. Aber sag mir mal, warum man das nicht irgendwie im Laufe der Woche irgendwo außerhalb aufnehmen kann und sagen kann, ja, hier gibt's, also früher gab's das ja auch, dass Leute dann mit dem Kamerateam irgendwie unterwegs waren. Da würde das halt glaubhafter rüberkommen, wenn er da in so einem Holzverschlag auf einmal sowas findet oder von von Bray Wyatt irgendwo hingelockt wird mit Telefonanrufen oder mit Twitter-Nachrichten. Weiß der Kuckuck was? Weiß er einfach, das so ein bisschen mehr aufbauen. Und jetzt dass kommt du vielleicht auch, wie du gerade sagtest, über Twitter so ein bisschen viral aufbäumen kannst, das Thema. Ja, gut. Ja, warum sagst du nicht jetzt hier, guck mal, Roman, ich habe ja gleich einen Spieltermin mit deiner Tochter und so. Mhm. Und er sieht beim Geotagging irgendwie, okay, alles klar, der ist da und da, ja, fährt da hin, sucht da die Bude und so, auf einmal findet er da das Zimmer mit diesen ausgeschnittenen Bildern und so. Mhm. Das ist doch nicht teuer, sowas zu produzieren. Nein. Und das kommt halt viel glaubhafter rüber, als dass sich Bray Wyatt irgendwo in der Umkleidekabine so ein Ding da zusammenbaut. Ich meine, so blöd, keiner kann doch, da sitzt doch keiner vor dem Fernseher und denkt, ja, echt gut gemacht, also das da... Kann man nur wirklich sagen, da haben sie sich wirklich was einfallen lassen. Das ist einfach immer nur so halblebig einfach, weißt du, so ohne, dass sie sich großartig viel Mühe machen. Hingerotzt alles. Von 12 bis mittags gedacht. Ja, genau, so würde man es in der Küche sagen. Nichtsdestotrotz freue ich mich aber auf das Match bei Battleground zwischen den beiden, weil ich immer noch der Meinung bin, dass das ein stiffes Match wird. Mit Ausgang hin oder her, scheißegal, das Match wird, glaube ich, gut. Ich war noch nicht fertig, denn... Ach so. Ein anderer Punkt ist dann noch, während des Matches erscheint plötzlich Bray Wyatt auf dem Titantron, ja? Ja, ja. Jetzt frag ich mich, wie bescheuert ist Roman Reigns eigentlich? Er glaubte doch, dass jetzt bei Bray Wyatt seine Tochter sitzt. Mhm. Backstage. Ja. Wie soll die da hingekommen sein? Gekidnappt? Meinst du nicht, dass er das mitbekommen hätte dann irgendwie? Also, ich meine, es ist ja relativ unwahrscheinlich, dass Bray Wyatt Montag morgens Roman Reigns Tochter entführt und er kriegt davon nichts mit. Und es kann ja nicht irgendwie während der Sendung gewesen sein, denn die Sendung war da, glaube ich, erst eine Dreiviertelstunde alt. Das ist wieder so ein Logikfehler. Ach, na ja, das ist natürlich klar, aber... Nein. Das lasse ich nicht durchgehen. Lasse ich einfach nicht durchgehen. Das sind Logikfehler, die du erklären kannst. Sind wir wieder bei Twitter. Lass Roman Reigns mittags einen Tweet schreiben. Heute großer Tag, ich bringe heute meine Tochter mit zu Raw oder so. Das reicht schon. Stimmt. Das sind immer nur so ganz kleine Kleinigkeiten. Aber ich sehe Bray Wyatt da sitzen und Roman Reigns, der sich plötzlich Sorgen macht, dass seine Tochter da sein könnte. Da denke ich so, okay, ich bin selber Vater. In der Regel weiß ich, wo meine Tochter ist. Und wenn ich nicht weiß, wo meine Tochter ist und Angst habe, sie wurde gerade entführt, dann stehe ich nicht im fucking Ring und wrestle ein Match gegen scheiß Sheamus. Mhm. So, das macht für mich keinen Sinn. Und was dann noch bekloppter ist, dann will er seine Tochter retten. Und glaub nicht, dass er dann im Backstage-Bereich sprintet. Nee, er joggt. Er joggt leicht dahin. Ja. Er ist einfach so durch den Wind, dass er da langsam hinjoggt. Und ich verstehe sowas nicht. Das verstehe ich nicht. Der muss doch da, in dem Moment, wo der Gedanke dir in den Kopf schießt, da musst du doch da wie so ein Geistesgestörter nach hinten stürmen. Richtig. Das sind so Kleinigkeiten. Wurde denn das ganze Szenario noch aufgelöst am Ende? Hat es dann noch ein Interview gegeben mit Roman Reigns? Also nicht, dass ich wüsste. Ich habe aber auch jetzt nicht bei YouTube Aufklärung wieder nachgegoogelt. Die Aufklärung war, vielleicht müssen wir nochmal bei YouTube 14 Videos gucken. Vielleicht, oder war jetzt wirklich die Auflösung, dass Roman Reigns Backstage gegangen ist und sich da diese Patchwork-Wand angeguckt hat und Okay, war nur, ist nix. Ja. Also außer wir haben es wirklich beide verpennt, aber mir ist sonst nichts aufgefallen und dir offensichtlich auch nicht. Nee, ist mir nicht aufgefallen. Also das war wohl schon die Antwort, Kind ist nicht da. Ja, und ich denke mir immer so, da steckt so viel Potenzial drin in diesem Bray Wyatt. Und als Charakter könntest du da so viele geile Vignettes drehen und auch genau das, was die da machen mit seiner Tochter. Warum verlegst du das nicht nach draußen? Weil da ist es aus meiner Sicht schon wieder glaubhafter. Wenn er halt da Backstage sitzt, das ist so... Du sagst, da steckt so viel Potenzial drin. Wir reden hier von einem Booking, was wir beide aus der Lamengengunst hier gerade rausschütteln. Das ist ja lächerlich im Prinzip. Und sie schaffen es nicht mal anscheinend. Nee, das ist halt immer nur was so kurz. Was glaubst du denn? Ist das Creative Team zu unfähig oder gibt es da irgendeine Doktrin oder Richtlinie der WWE, das möglichst auf einem ganz, ganz niedrigen Niveau anzusiedeln, die Storylines? Die sind frustriert erstens mal im Writing Team. Das ist das, was du von Ex-Writern ja immer wieder hörst. Die sitzen da, schreiben sich einen Wolf und dann legen sie das dem Chef erstmal vor. Also nicht Vince, sondern irgendeinen anderen Hampelmann. Dann sagt er, ja, so können wir das nicht machen, dann rotzt der seine Scheiße da rein. So, dann gibt das weiter an Vince, dann sagt Vince, oh, ist ja alles Dreck, schreib das nochmal neu. Dann schreibst du das kurzfristig neu, Montag sitzen sie dann bei Raw und kommen auf die Idee, nochmal alles umzuschreiben. Und so geht das Woche für Woche für Woche. Und jedes Mal, wenn du dir praktisch eine neue Geschichte ausgedacht hast, hat irgendeiner immer was dagegen. Also entweder Vince, entweder dein Headwriter, vielleicht dann auch mal der Wrestler selber, der sagt, er möchte nicht so dargestellt werden. Dann kommt ein anderer Wrestler und sagt, hey, Moment mal, so eine ähnliche Storyline, die können wir auch mal mit mir machen. Und dann ist der eine Wrestler halt höher zu werten. Und deswegen wird die Story dann erstmal wieder weggeschoben. Das ist... als also ich weiß von Tony Hinchcliffe, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist ein guter Kumpel von Joe Rogan. Ja. Das ist ein Typ, der schreibt eigentlich für MTV Roasted. Ist das MTV? Nee, nicht MTV. Die immer die Roasteds machen mit den... Comedy Central. Ja, Comedy Central, genau. Für die schreibt der, er schreibt für viele Sitcoms und so, und die WWE wollte ihn als Writer abwerben, sage ich jetzt mal. Und er ist großer WWE-Fan. Er ist sehr, sehr großer WWE-Fan. Ich empfehle hier jedem Mal Tony Hinchcliffe WWE zu googeln und am besten Tony Hinchcliffe Rogan WWE. Da erklärt er das nämlich alles, wie das ablief. Und er sagt, das wäre eigentlich für ihn ein Traumjob, aber er würde den nie annehmen, weil diese Anforderungen, die die WWE an ihn stellen oder die Wünsche, die hat er keinen Bock zu erfüllen. Er ist ein riesen Wrestling-Fan. Er würde diesen Job gerne machen, aber er sagt halt, ich setze mich nicht nach Stamford die ganze Zeit und lass mich da bequatschen und vollmüllen mit irgendeinem Dreck. Er hätte das halt gern aus Los Angeles gemacht und hätte dann seine Scripts immer rübergeschickt. Aber das macht halt die WWE nicht mit. Jetzt sitzt du da also in so einem scheiß Büro, musst dich die ganze Zeit voll labern lassen von irgendwelchen Wahrscheinlich Idioten. Wahrscheinlich in Pöbelreichweite von Vince. Ja, vielleicht. Und deswegen, Da frustrierst du. Jedes Mal, wenn du dir irgendwie was Kreatives ausdenkst, dann wird's irgendwie nicht umgesetzt, beziehungsweise wird umgeschrieben. Ja. Ich glaube, die sind frustriert und die in der WWE, die große Frage ist eigentlich, dass die dafür Zuständigen das nicht besser hinbekommen. Dass die nicht mal irgendwie sagen, also hier läuft irgendwas schief. Wir müssen uns ändern. In unserem Produkt müssen wir uns neu orientieren oder mit unserem Produkt müssen wir uns neu orientieren. Wir müssen uns mehr Mühe geben. Wir müssen vor allem wieder dafür sorgen, dass man sich auf Montag freut, dass man das Gefühl hat, dann man verpasst nichts. Man verpasst was, so rum. Jetzt hat man das Gefühl, man verpasst nichts. Richtig. Und das kann nicht so schwer sein. Das liegt auch nicht nur an den 3 Stunden. Quatsch. Und das ist auch das, was mich frustriert. Ich habe kein Problem damit, wenn ein Match schlecht ist. Ich habe auch kein Problem damit, wenn meine Storyline scheiße ist. Ich habe ein Problem damit, wenn offensichtlich die Leute, die dafür zuständig sind, sich keinerlei Mühe geben mit diesem Produkt. Das kotzt mich an. Das fängt da, das geht da weiter, muss man sagen, dass der Main Event von Scheiß Raw Adam Rose gegen Dolph Ziggler ist. Ja. Der In-Ring Main Event, der Action Main Event. Ja, das ist aber der Main Event. Ja. Und dann haben die ein relativ langes Match, was auch überhaupt keinen Sinn macht, weil eigentlich Dolph Ziggler Adam Rose total wegjobben müsste. Das ist alles so kurzfristig gedacht und so sinnlos zusammengerotzt. Das geht mir einfach auf den Sack und das frustriert mich an der WWE. Ja, aber guckst du nicht auch aus diesem perversen Gedanken gerade die WWE oder Raw jetzt speziell, wie tief kann das Produkt noch sinken und wann gibt es endlich diese Kurzschlussreaktion von irgendwelchen Offiziellen, um mal was zu ändern? Nee, ich merke richtig, wie ich abschalte ab einem bestimmten Punkt. Also wo es einfach nur noch vor sich hindudelt und ich wirklich nur noch auf diese Wuschgeräusche achte, wenn irgendwie eine Zeitlupe eingeblendet wird oder ein Recap. Ja. Es gab jetzt auch wieder, das ist nichts Neues, es gab bei der Raw-Ausgabe jetzt auch wieder diesen Moment, als am Anfang Brock Lesnar reinkam und was wir vorhin schon besprochen haben, halt mit der Entschuldigung und so, dann gehen die in die Pause und direkt danach zeigen sie fast das ganze Segment nochmal. Ja. Und das sind war das, glaube ich, mit Machine Gun Kelly. Das haben sie auch ewig nochmal gezeigt. Das ist so anstrengend, weil ja, es ist schon so wenig da in der Ausgabe und wenn mal irgendwas halbwegs Wichtiges passiert, dann wird das so oft dir vorgesetzt und vorgespielt, dass du selbst das nicht mehr sehen willst. Findest du nicht auch durch diese ganzen Replays und Recaps und sowas, dass die WWE schon fast davon ausgeht, dass du die ganze Show gar nicht siehst? Ja, das kann ich mir, anders, wie willst du das sonst begründen? Also klar, die Begründung, wenn du jetzt mit einem WWE-Offiziellen sprechen würdest, der würde dann sagen, ja, wir wollen, dass man jederzeit, wenn man in diese Sendung praktisch einsteigt, weiß, um was es heute ging. So. Richtig. Dann denke ich mir so, okay, kann ich bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Aber wie wäre es, wenn du das Produkt einfach so geil machst, dass du es gar nicht vermissen oder verpassen kannst von Anfang an? Ja, das ist ja nicht allzu schwer. Das ist ein bisschen unterhaltsamer gestaltet. Weil, sind wir mal ehrlich, Seth Rollins macht eine gute Figur als Champion. Ich finde, der spielt diese Heel-Rolle hervorragend, dieser schleimige Heel. Ja. Brock Lesnar braucht man nicht drüber reden. Eigentlich sollte so ein Face-Turn von Brock Lesnar eine große Geschichte sein, aber das geht ja auch mehr oder weniger unter, dass er Face geturnt ist. Also es ist halt einfach so. Das ist halt so. Im Prinzip machen wir uns doch das Produkt gut durch Geschichten wie Kevin Owens und so. Würden wir da nicht unsere Energie und Interpretationsfähigkeit mit einarbeiten, wie es mit dem Jungen weitergeht etc., dann wäre das Produkt doch gar nicht mehr überhaupt interessant für uns. Es ist deswegen interessant, weil es für uns eine gewisse Tradition hat, aber das sage ich immer wieder, Das ist für mich nicht nachvollziehbar, wie ein halbwegs normaler Mensch jetzt durch Zufall über die WWE stolpert und sich denkt, hey, das ist ja ein geiles Programm. Richtig. Also das ist für mich undenkbar. Also ich habe gar nicht den Impuls, das aus Tradition oder aus irgendeiner anderen romantischen Geschichte das zu gucken, sondern ich gucke es wirklich aktuell, ob es wirklich so weitergeht und wie lange es noch so weitergehen kann mit dem Produkt. Und irgendwann glaube ich schon, dass es besser wird. Es ist ja nicht alles schlecht. Du hast ja dann wieder so Momente wie Kevin Owens gegen John Cena bei den Pay-Per-View-Matches. Ja. Ja, die Matches, ist ja scheißegal. Die sind ja brillant von den beiden. Genau. Ich habe mir hier was notiert. Ja. Und das ist nicht negativ, das ist nicht positiv gemeint. Okay. Kevin Owens ist angekommen in der WWE. Ja, er wird ein bisschen durchschnittlicher, das stimmt. Richtig. Ist mir auch aufgefallen. Was meine ich damit? Ja. Das meine ich damit und das ist nicht gut. Ich glaube, dass es ein ganz normaler Prozess ist, denn er wird jetzt halt wahrscheinlich, also erstens mal wird es im Internet ruhiger, weil man gewöhnt sich halt an seine Präsenz und so weiter. Und dann kommt natürlich auch dazu, dass er, ich denke mal, Backstage auch wieder geerdet wird. Das ist ja so ein angeblich typischer Prozess in der WWE, dass du dann auch erstmal so ein bisschen Dreck fressen musst Backstage und ein bisschen Heat kassierst für Kleinigkeiten. Und sowas könnte in deinen Charakter mit reinspielen. Und die nächste Frage ist natürlich, entzieht man ihm auch so ein bisschen eigene Kreativität bei Promos und so? Vielleicht haben sie zu ihm gesagt, hey, du bist uns hier manchmal zu drüber, mach das mal lieber so und so. Das könnte ich mir gut vorstellen. Und ich glaube, wenn du bei so einem Typen wie Kevin Owens ständig reinlaberst, erreichst du genau das Gegenteil. Du hast es ja anscheinend aus Eigenantrieb geschafft nach NXT und dann von NXT zu Raw. Und dann sagen die Leute zu dir, nee, mach das mal anders. So wie es bis jetzt war, war es zwar brillant, aber in der WWE, also jetzt in den Hauptshows, da wollen wir eher was Reingewascheneres. Und da hat er, glaube ich, echt keinen Bock drauf. Nicht nur, dass er keinen Bock hat, sondern dass selbst wenn du dir dann denkst, ja, laber nur, trotzdem, das schwirrt in deinem Hinterkopf mit rum. Richtig. Gerade wenn du eine Familie zu Hause sitzen hast, die du durchfüttern musst mit der Scheiße, da wirst du natürlich dann auch nicht die Eier in der Hose haben. Und ich meine, wer macht das? Das haben wir, glaube ich, auch schon mal besprochen. Wer stellt sich hin und macht, was er will? Ich habe mir aber schon ein paar Mal gedacht, wie cool wäre das eigentlich? Genau. Stell dir mal vor, so ein Dolph Ziggler hat das Mikrofon und würde einfach mal sagen, wisst ihr was, eure ganze Scheiße hier, die geht mir auf den Sack mit eurer scheiß Storyline. Ich muss rumrennen wie so ein Bruce Springsteen für Arme, muss die Alte knutschen, hinten kriege ich gleich ein paar aufs Maul von Rusev, weil der Angst hat, dass ich sie wirklich vögeln würde. Ja. Und so, stell dir das mal vor, das würde der so machen. Der wäre over am nächsten Tag. Aber auch ein Futsch wäre er dann. Ja, weil das immer so eine Ego-Scheiße ist, die da hinten abläuft. Immer so dieses, die sind wie kleine Kinder in der WWE. Der wäre noch am selben Tag weg. Vermutlich, obwohl, wenn es viral wieder abgeht wie sonst was, dann nicht. Mhm. Wahrscheinlich, dann würden sie das noch mitnehmen, weil sie dann wieder Scheine sehen. Das ist wie, sind wir wieder bei Brock Lesnar am Anfang. Nee, das war nicht am Anfang, das war am Ende, als er die Suplexes gegen Seth Rollins gezeigt, genau. Ne. Als Cole immer schreit, yeah, Suplex City! Und nochmal Suplex City, denke ich mir so, Alter, das war genau so, wie es Brock Lesnar gemacht hat bei WrestleMania. Das war der geile Moment. Als er einfach so sagt, Suplex City, Bitch, so. Und wenn du es halt tausendmal wieder sagst, ich hab schon gar keinen Bock mehr drauf. Ach, das haben wir doch schon 100 Millionen Mal in den letzten 5 Jahren mitbekommen. Aber warum ist das so? Es fing doch, ja, weil die Scheine sehen, es fing doch an mit dem Fandangoing. Das fing schon an mit CM Punk, wenn du mich fragst. Ja, das mag sein, aber so richtig offensichtlich mit diesem scheiß Fandangoing, dass sie da Videos gezeigt haben, wie irgendwelche Leute in Fahrstuhlen das gemacht haben, dann die Leute, wie sie da aus der After-WrestleMania-Raw-Ausgabe da das Theme gedudelt haben. Dann haben sie den Schritt gemacht, dass Fandango das gemacht hat, dieses Fandangoing, und sogar dieses in seinen Titantron mit eingearbeitet haben. Sie schlachten das minutiös aus in einer Lichtgeschwindigkeit, wo das Phänomen schon tot ist, bevor du es überhaupt konsumieren kannst. Ja, das ist das Problem. Das beginnt sich gerade irgendwie zu entwickeln und meistens geht's ja von den Hardcore-Fans aus und die denken dann, hey, wir haben uns hier was erschaffen, und dann kommt die WWE und tritt es dir erstmal kaputt und schmiert sie danach noch in die Fresse monatelang. Genau, genau. So, das ist mit Daniel Bryan so gewesen, mit dem Yes und so. Ja, lass das einfach laufen. Wenn du das nicht ständig so exzessiv betreiben würdest. Richtig. Und einfach laufen lassen würdest, wäre diese Aussage Suplex City. Die Leute würden darauf warten, bis Brock Lesnar im Match gegen Seth Rollins irgendwann sagt, absolut, Suplex City. Das wäre ein Riesenmoment. Das so. Jetzt werden wir bei Battleground oder wie der Scheiß da heißt, wahrscheinlich 15 Mal den Michael Cole schreien hören, Suplex City! Suplex City! Ja. So, und das. Aber weißt du, wer davor schreit? Wer? Wer davor Suplex City schreit? Nee. Das ist Vince McMahon, der nämlich aufs Ohr von Michael Cole, ja, Suplex City schreit. Und mit dem Anhang hier, Michael Cole. Dollar. Das hat man früher auch nicht gemacht. Das ist das, was ich nicht verstehe. Ich verstehe nicht, wie man dieses. Wann ging das los, dass man alles. Ja, das ist eigentlich eine Kontrollsache. Das ist nicht, sie wollen das nicht steuern, sondern sie wollen es kontrollieren. Es geht, glaube ich, nur darum, dass die haben ein Problem damit, dass die Leute sich das Programm selber gestalten. Durch Chance, durch Anfeuerung von Heels und so. Ja. Ich glaube, das ist für die ganz, ganz schwierig zu verkraften da backstage. Denn sie wollen die Kontrolle haben. Ich denke, da werden viele auch noch dieses alte Kayfabe-Denken in sich drin haben. Und wenn man das einfach laufen lassen würde, ich sag jetzt mal, wie bei Ring of Honor. Ja, da lässt man es ja laufen, da kommt ja dann auch nicht irgendwie ein Kommentator, der die ganze Zeit ausreden will, dass jetzt irgendein Heel doch scheiße ist, sondern, ja, weißt du, da wird halt das thematisiert und wird gesagt, ja, es war kontrovers, aber was sollen wir machen, die Leute lieben ihn oder so. Ja. Das ist halt, kommt halt besser rüber, als wie wenn du dann, ja. Wir hatten mal, das ist glaube ich schon Jahre her, die Diskussion, dass es eigentlich dumm ist, Heels abzufeiern. Ich meine, die sind dafür da, um gehasst zu werden. Das ist jetzt echt doofer Vergleich, aber das Kind in Babadook, hast du den Film gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen, aber ich weiß, um was es da geht. Ja. Ja, und dieses Kind, das ging mir so dermaßen auf den Sack. Und da hat es funktioniert. Und während ich den Film im Kino gesehen habe, habe ich mir gedacht, so müsste es eigentlich traditionell in der WWE sein. Ich müsste eine nervige Person wie zum Beispiel Seth Rollins einfach nur hassen. Und ich habe dieses Kind gehasst, weil es mir so auf den Sack ging. Bei der WWE aber wiederum ist es anders. Da liebe ich Charaktere wie Seth Rollins, der seinen Charakter so gut spielt und so nervt im Prinzip, dass den feiere ich halt ab. Und da habe ich mir wiederum darauf gedacht, warum ist das so? Wollen wir irgendwie Klugscheißer sein oder wollen wir einfach nur progressiv sein? Nee, aber ich sagte schon, wo der erste Fehler ist. Du sagst, es ist eigentlich Quatsch, wenn man Heels abfeiert, aber in dem Moment sind sie halt keine Heels mehr. Vielleicht in der Vorstellung der WWE, aber in dem Moment, wo du sie abfeierst, sind sie halt Faces und fertig. Naja, Heels sind Leute, die böse Dinge tun. Ja, aber ich glaube, es geht ja jetzt mal, in so wie wir jetzt das Wort benutzen, hauptsächlich darum, wer bejubelt werden soll und wer nicht. So. Und wenn ich jetzt sage, okay, ein Heel soll ausgebuht werden. Ja, also das ist, dann muss ich den entweder so bucken. Und wenn mir das nicht gelingt, weil die Leute den halt cool finden. Ich meine, wundert das wirklich jemand, dass man einen Typen wie CM Punk, ich nehme jetzt mal wirklich so das klassische Beispiel aus den letzten Jahren, dass man den abfeiert, weil er halt eine coole Sau ist und einfach macht, was er will, sich einen Scheiß drum kümmert, was Vince sagt, und dass man Leute ausbuht, die sich da wie ein Zwölfjähriger aufführen. Ja, und so mit pinken T-Shirts durch die Gegend rennen, also alles à la CM Punk, John Cena oder so. Das will halt kein erwachsener Mann sehen. Wir wollen eine coole Sau auf der Bühne sehen. Wir möchten einen mienen Typen sehen, der die Leute vermöbelt. Das ist das, was die Leute sehen wollen. Das sind doch das sind die Faces, die abgefeuert werden, diese. Aber da ist doch schon der Brückenschlag zum deutschen, zur deutschen Ausstrahlung von der WWE. Ach, die begreifen es einfach nicht. Es ist ja, glaube ich, immer noch so, dass sie im deutschen TV auf ProSieben Max etc. sagen, Weltschwergewichtstitel, Geld auf der Bank etc. Ja, jetzt die Transition, die verstehe ich jetzt gerade noch nicht. Nee, pass mal auf. Ja, weil du gerade sagtest, weil die Typen wollen wir cool finden. Ja. Meinst du denn, die Kids irgendwie in Deutschland finden das cool, wenn man Geld auf der Bank Ausscheidungsmatch sagt? Die wollen verdammt nochmal Money in the Bank Ladder Match oder irgendwie sowas sagen. World Heavyweight Champion. Ein paar englische Begriffe irgendwie ein bisschen droppen und so. Ja. Die WWE begreift es irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht, warum ich auf diese Analogie komme, aber das Ding ist, warum lässt man es nicht einfach laufen? Also es ist nicht so, dass es gar keine Heels mehr gäbe dann, sondern lass es doch einfach laufen. Es gibt halt einfach Crowds, wo ein Typ wie John Cena total ausgebuht wird. Ja? Mhm. Und es gibt halt Crowds, wo John Cena total ankommt. Und ich denke mir dann, lass es laufen, lass es einfach, wie es ist. Diese alte Denkweise von klassisch Heel und Face ist nur bedingt möglich. Das geht zwar schon noch, aber in Zeiten von Kayfabe macht's halt auch wenig Sinn. Du siehst die Typen 10 Minuten nach der Sendung zusammen irgendwie Backstage auf irgendein Periscope-Video stehen oder so. Weißt du, das ist, was früher für mich auch noch so ein Heel ausgemacht hat, wie bei Owen Hart, war, dass ich zum Beispiel da stand und dachte, oder saß als Kind und dachte, das kann der doch nicht mit seinem Bruder machen. Und jetzt hassen die sich wirklich. Und die haben das so durchgezogen, dass die nur versteckt miteinander essen gegangen sind und so. Also, dass überhaupt keiner sie zusammen sehen konnte und so. Jetzt stell dir mal vor, in der heutigen Zeit, da würden die mit Sicherheit zusammen im Flugzeug sitzen, die würden auf der Straße überall gesehen werden, würden wahrscheinlich noch sich gegenseitig zum Geburtstag gratulieren auf Twitter und so. Und das sind alles so diese Sachen. Deswegen funktioniert das alte Modell von früher nicht mehr. Die Leute sind nicht so gut geschützt. Und gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, dass die Zuschauer, ja, die haben schon so viel jetzt gesehen, die haben so viel Wissen, es gibt dieses klassische Kayfabe eben nicht, die wissen also, was hinten abgeht und so, dass ich mir denke, okay, die suchen sich Leute aus, so wie in jedem Sport, die sie gut finden und Leute, die sie scheiße finden. Ja. Warum buhen die Leute Stefan Effenberg aus? Oder haben ihn ausgebuht? Sag ich jetzt mal so, wenn ich jetzt mal Fußball rannehme, weil der halt unsympathisch war für viele Leute. Warum feiern Leute, was weiß ich, so Typen wie Wilmots ab? Weil der kommt halt an bei den Zuschauern und es ist halt einfach so. Ich verstehe aber nicht die WWE, warum sie nicht sagt, okay, dann müssen wir uns einfach den Gegebenheiten anpassen. Dann Smartmarks, Internetfans etc., wie sie auch immer heißen, dann seid ihr jetzt halt einfach unsere Klientel. Dann feiert halt die Heels ab, feiert halt Bray Wyatt und Co. ab, ist uns scheißegal, als wenn wir nicht so solvent wären wie irgendwelche kleinen Kinder. Wir können doch denen genauso gut das Geld in den Arsch blasen und wir können obendrein die WWE noch zum allergeilsten Produkt der Welt machen. Stell dir doch mal vor, NXT mit 20.000 Leuten. Da schämst du dich nicht mehr dafür, WWE zu gucken, sondern dann sagst du, zieh dir das mal rein. 20.000 Typen, die einfach nur crazy shit chanten und einfach nur eine geile Zeit haben. Ich weiß, das hast du ja schon mal gesagt, dass wenn du das jetzt hochskalieren könntest, aber das wird nicht funktionieren. Ich glaube, das funktioniert nicht. Es gab mal diese Show bei den Arnolds da war ein anderes Publikum da. Ich glaube, es war auch mehr Leute da und sofort war es ruhiger und diese Atmosphäre in dieser Full Sail University da, das ist eine ganz spezielle. Das ist einfach, es sind wenig Leute in der Halle, viele Leute kennen sich untereinander, es sind Leute, die nur für bestimmte Wrestler da sind. Es gab mal mehrere Wochen lang, also als wir einmal so Tapings halt hatten, waren irgendwie 30 oder 40 Kumpels von Baron Corbin da. Deswegen wurde der jedes Mal total abgefeiert, es hat auf die anderen Leute übergegriffen und er wirkte praktisch nach diesen 2 Monaten wie ein Megastar, sage ich jetzt mal. So, jetzt dann waren die Leute nicht mehr da, weil sie sind halt wieder nach Hause gefahren bei den nächsten Tapings und zack, war halt wieder nichts mehr los. Ich glaube, auf großer Bühne klappt es nur sehr, sehr bedingt. Aber ich denke mir immer so, der richtige Weg aus meiner Sicht, den siehst du bei Lucha Underground, den siehst du bei Ring of Honor, die lassen es laufen. Da macht man sich nicht allzu viele Gedanken, ist es jetzt ein Heel oder ist es ein Face. Lass es laufen, zeig für den Fans nicht vor, was sie gut zu finden haben und akzeptier das Internet. Und die Kids, die werden sich trotzdem ihre Leute raussuchen, die sie gut finden. Klar. Die sagen sich dann auch nicht, der wird ja ausgebucht. Das glaube ich noch nicht mal so sehr. Die finden halt dann so Leute wie die Usos lustig oder gut, weil die halt bunt sind und toll sind. Ja, und die finde ich ja auch nicht schlecht. Nee, klar, aber ich meine so, lass es doch einfach laufen. Ich glaube nicht, dass es der WWE schaden würde, aber ich glaube, und jetzt sind wir bei dem wichtigen Punkt, ich glaube, dass es Probleme bereiten könnte, um Werbung zu verkaufen. Dass die sagen, wir wollen uns nicht mit einem Produkt identifizieren, wo der größte Star jemand ist, der auf Frauen oder schlecht über Frauen redet oder weiß ich nicht, ein Alkoholiker-Gimmick oder keine Ahnung. Meinst du denn nicht, dass man aus Top-Gesichter als Heel für diese Company kreieren kann, ohne in diese Fettnäpfchen zu treten? Natürlich also kannst du das. Bestimmt irgendwie umschiffen. Natürlich kannst du das. Und ich sag mal so, in anderen, das sind wir wieder bei der Geschichte, in anderen Sportarten gibt's ja dann auch immer Leute, die sehr, sehr kontrovers sind und trotzdem die Gesichter einer Company sind. Ja, also jetzt, wenn ich ja mal meine Lieblingssportart hier zurate ziehen, John Jones, Conor McGregor wirkt ja jetzt auch nicht wie der klassische Schwiegersohn. Und das sind aber die Topstars einfach so in der Company. Und ja, also. Ist das mit Aldo jetzt eigentlich bestätigt? Es ist alles noch nicht hundertprozentig sicher, aber es sieht danach aus, als ob der Kampf zumindest verschoben werden muss. Man muss dazu sagen, dass Chad Mendes jetzt nach Las Vegas gereist ist. Es könnte sein, dass die Chad Mendes gegen Conor McGregor als Ersatzkampf machen. Auch schön. Na, hoffentlich nicht um den Titel, weil das würde ich lächerlich finden. Wenn Aldo bis Oktober nur ausfällt, brauchst du keinen Interimstitel. Nee, das machen die, glaube ich, nicht. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber... Velasquez war doch gefühlte 70 Jahre verletzt. Ja, es sind andere Zeiten. Okay. Es sind andere Zeiten. Das Ding ist, ich habe immer das Gefühl, eigentlich haben wir das geilste Material ever an Workern. Und es wird am wenigsten daraus gemacht. Man hat alles da. Du hast so geile Produktionsmöglichkeiten. Du hast so viele Outlets wie sonst noch nie zuvor. Du kannst so viel geile Sachen über YouTube und Network machen. Du hast Twitter. Du hast alles. Du hast alles, um wirklich die geilste Show der Welt abzuliefern, sage ich jetzt mal. Das ist auch so was, wo ich mir immer denke, du hast es in der Hand, wen du groß und klein werden lässt. Das ist das Besondere am Wrestling. Bleiben wir mal kurz bei MMA. Die UFC hat es nicht in der Hand, dass Conor McGregor ihr großer Champion wird. Die sind davon abhängig, wie er kämpft. Wenn sie jetzt zum Beispiel sagen, ja, er darf gegen Chad Mendes kämpfen, verliert seinen Kampf gegen Chad Mendes, dann ist aber die Kacke am Dampf. Ja, dann ist einer der größten Kämpfe futsch. In der WWE hast du immer die Möglichkeit, diese Leute zu pushen, wo du denkst, okay, die kommen an bei den Leuten. Ja. Und dennoch kriegen sie es nicht hin. Du hast so einen Typen wie Dean Ambrose, den fütterst du jetzt seit Monaten oder seit Wochen im Main Event durch. Irgendwie klickt er bei vielen Zuschauern, bei mir nicht, aber das ist ein anderes Thema. Und dennoch merkt die WWE das nicht und jetzt verliert er hier bei dieser Raw-Ausgabe gegen Kane und ist wirklich in der Midcard wieder angekommen. Das, was wir in den letzten Wochen gesehen haben, ist wieder völlig unrelevant. Da fesselt dich halt wirklich ans Hirn. Jetzt stell dir mal sowas vor bei der UFC. Sie hätten so einen Typen, so einen Dean Ambrose-Charakter, der da irgendwie bei den Leuten gut ankommt, der Potenzial hat. Und machen ihn ins Prelim-Main-Event. Erstens das und dann gegen einen Gegner... gegen den allermöglichst schwersten Gegner, wo er wirklich am schlechtesten aussieht. Conor McGregor gegen einen Wrestler. Gegen den langweilig, gegen Jack Shields. Stellen Sie den. Beim Facebook-Prelim in... Hat er sich eigentlich mal zu Tode gewrestelt inzwischen? Australien. Jack Shields? Ja. Ich glaube, der hat sich auf der Matte aufgelöst mittlerweile. Ja. Nee, also das verstehe ich nicht. Ich finde Dean Ambrose nicht gut, aber ich kann doch nach jeder Raw-Ausgabe sagen, okay, der kommt bei den Leuten offensichtlich an. Die gehen ab wie sonst was. Also dann versuche ich doch, diesen Typen relevant zu halten. Und versuche mit dem irgendwas zu machen. Der kann nicht im Main-Event-Picture stehen, weil jetzt kommt Brock Lesnar, kann ich verstehen. Dann gebe ich ihm eine wichtige Fehde. Was könnte ich da wohl machen? Ja, gibt ja nichts. Genau, weil ich alle Champions, alle King-of-the-Ring-Sieger so runterbuttere, dass das keine Relevanz hat. Und ich dafür sorge, dass nicht ein Mid-Carder mal irgendwie eine Siegesserie absolvieren kann, so dass ich das Gefühl haben könnte, hier ist ein Star in the making. Nein, ich lasse alle immer mal wieder verlieren und immer mal wieder gewinnen und immer mal wieder verlieren, sondern dass ich einen riesengroßen Einheitsbrei habe und niemals ist irgendeine Fehde in der Midcard bedeutsam, weil keiner hat da irgendwie das Gefühl, hier, da kommt gerade jemand ins Rollen, da können wir mal ein Auge drauf halten. Da sind wieder wir gefragt. Die WWE jetzt schafft es, irgendeinen Hype zu zerstören und dann gewinnt er mal zwei Matches und dann verliert er bei Superstars und dann sind wieder wir gefragt und müssen irgendwen hoch abfeiern wie Sami Zayn oder sonst irgendwen, der dann wieder bei NXT abgeht und der dann bei Raw irgendwie eine Chance kriegt, da eine geile Stimmung macht, da abgefeiert wird. Weißt du, was ich meine? So, ja, klar. Im Prinzip müssen wir uns selbst immer wieder das Produkt geil machen. Ja, das ist zum Kotzen. Ich habe zum Beispiel jetzt am Montag oder ich habe es heute erst geguckt, Raw, sitze ich so da und habe mir echt so überlegt, okay, einer meiner Lieblingswrestler, Wade Barrett, ich sag's immer wieder, kämpft jetzt hier gegen Zack Ryder. Gewinnt der das? Weißt du, gegen Zack Ryder? Ja, ja, ja. Der, so, und das nächste ist, er gewinnt gegen Zack Ryder. Ich denke mir so, ja, aber immerhin. Und verliert bei den Smackdown-Tapings gegen Jack Swagger. Nein, hör auf! Gegen Jack Swagger. Zwar im Dark Match, ist mir aber scheißegal, trotzdem lese ich das. Und ich denke mir so, what the fuck? Was soll sowas? Das gibt's ja gar nicht. Das ist so hirnverbrannt und selbst wenn irgendwas... Was ist denn mit Jack Swagger? Lebt er noch? Der lebt offensichtlich noch. Aber selbst wenn Backstage irgendwas vorgefallen ist mit Wade Barrett, das macht überhaupt keinen Sinn. Du schadest in erster Linie deinem Produkt und nicht Wade Barrett. Wade Barrett gibt einen Fuck drauf. in 20 Jahren, was sie mit dem da gemacht haben. Aber du schadest dein Produkt, denn nächstes Jahr, wenn es wieder ein King of the Ring Turnier gibt, dann ist das für mich das Jobber-Turnier oder sonst irgendwas, das Turnier, das der absolut dümmste Wrestler aller Zeiten gewinnt. King of the Jobber, aber dann muss es Heath Slater gewinnen. Ja, das wäre schön, aber vor allen Dingen, den könnten sie ja nicht mehr, noch mehr squashen, muss man sagen. Nee, das wäre aber geil, wenn sie das machen würden. Ich muss kurz von der WWE wegschwenken. Ich habe ein Thema, das ich heute unbedingt noch in diese Sendung bringen will. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, Ricky, deswegen, ich gehe kurz auf Toilette. Ah gut, Chris, so, bin natürlich, ich er konnte natürlich nicht vorher gehen. Da bin gehen. Ich wieder, ist bin klar. Wieder da. Nee, geh ruhig kurz aufs Klo. Ich muss aber nicht. Jetzt musst du doch nicht. Das war unser Running Gag für die das nächsten Wochen. Deswegen habe ich es ja gesagt und bin wieder da. Das war ja mega Gag. Auch noch ein Run dazwischen im Running Gag. Das verstehst war ja du? Wirklich gelaufen. Und zwar das Wichtige, über was ich mit dir reden wollte. Lucha. Genau. Letzte Woche Lucha Underground, Johnny Mundo gegen Patrice Puma, wollte ich sagen. Warte, lass mich kurz erst erklären. Ja. Weil es gucken nicht so viele Leute Lucha Underground. Gegen Prinz Puma, es war ein Match, im Endeffekt ein Ironman-Match, es ging komplett über die 45 Minuten der Lucha Underground-Folgenlänge, also nur dieses eine Match, das Match, oder die Sendung begann sozusagen mit dem Match und endete mit dem Match. Nichts danach, nichts davor. So. Ja. Was schon mal eine geile Idee ist. Was eine gute Idee ist. Dario Cueto hat zwar gesagt, dass das seine Idee ist, das gab es so noch nie vorher im Wrestling, wo ich jetzt sage, okay, habe ich vielleicht schon mal gesehen woanders, aber naja. Er hat ja auch gesagt, dass der Royal Rumble, den er da anders genannt hat, zwar, aber er hat auch irgendwie so ein Royal Rumble Match mal angesetzt und hat auch gesagt, das ist so innovativ, das gab es vorher noch nie. Ja. Aber naja, man muss es einfach nur behaupten. Auf jeden Fall habe ich das Match... Ja, ich wollte nur kurz noch sagen, ich habe das Match gesehen und habe mir gedacht, das muss ich der Chris angucken. Das ist phänomenal. Habe ich gemacht. So, was wolltest du sagen jetzt? So, ich bin ja großer Lucha Libre Fan. Ne? Eddie Guerrero ist es mein Lieblingswrestler und auch bei TNA vor vielen Jahren, als die X-Division da der Mega-Shit war, habe ich es abgefeiert. Bei der WCW früher, als die ganzen Mexikaner kamen, Juventud, Super Crazy, wie sie alle hießen, ne? Ja. Abgefeiert wie blöd. Da ist mir, bis du es mir gesagt hast, gar nicht aufgefallen, dass echt Lucha Libres gar nicht so viel sellen. Nee, darum geht's nicht bei Lucha Libre. Ja, aber das, okay, gut. Dann musste ich jetzt wohl erst 29 Jahre alt werden, bis mir das bewusst geworden ist. So, und dann habe ich mir das angeguckt und habe mir gedacht, oh, der Ricky, der feiert das Ding ab. Ein Ironman-Match natürlich, geht ja eigentlich eine Stunde, ne? Ja. Mag man fast meinen. Ja, okay. Ich bin ganz ehrlich, ich habe nebenbei ein bisschen Battlefield gespielt. Und wer Battlefield schon mal gespielt hat, weiß, das ist eigentlich ein Spiel, das fördert kaum Aufmerksamkeit. Also da kann man wirklich, also wenn ich Battlefield spiele, gucke ich mir nebenbei Raw, SmackDown, NXT, Lucha Underground an. Und hörst noch 4-Ecken-2-11er. Schreibe noch News auf dem Twitter-Feed von Ground and Pound, damit da auch mal was Neues auf dem Sender kommt. So, jetzt pass mal auf. Ja. Ich habe Singleplayer gespielt, da kann man nämlich Pause machen. Na gut. So. Dann habe ich diesen Namen gelesen, Prinz Puma. Natürlich schon mal, ich weiß nicht, warum das zündet bei mir nicht. Ich weiß natürlich, dass der Typ brillant ist, dass der einfach mega sick ist. Ich habe ja früher Lucha Underground, die ersten 5 Folgen, glaube ich, die es jemals gab, die habe ich ja alle hintereinander geguckt, als er dann Champion geworden ist und so. Das ist echt der einzige Champion, oder? Ja, ja, das war bis jetzt der einzige Champion. So. Und dann auch noch Johnny Mundo. Das ist natürlich mega cheesy alles in diesem Tempel und dann auch noch Daniel Cueto mit dem ganzen Scheiß und so. Das ist natürlich Cheesiness pur und dann auch noch Robert Rodriguez dahinter, wo du weißt, dass der sowieso nicht mehr ganz dicht in der Birne ist. Das ist natürlich mega cheesy. Okay, I got it so. Aber Johnny Mundo, das ist mir dann echt und Prinz Puma im Main Event um den Lucha Underground Weltschwergewichtstitel. Das ist mir dann eine Schippe zu viel, eine kleine Schippe. Das ist mir zu viel Klamauk, als dass es dann auch schon ein Stück weit nerdy cool sein könnte. So, obendrauf kommt dann noch, dass ich Johnny Nitro, a.k.a. John Morrison, bei der WWE schon gehasst habe. Ich hasse seinen Stil. Der ist natürlich der Mega-Athlet. Das erkenne ich an. Aber für mich ist das einfach kein Wrestler. Pro-Wrestler, wie wir es nennen wollen, diese Geschichte, die wir da gucken. Denn das sind ja anscheinend Fighter. Und das ist für mich ein Akrobat. Dieses Starship Pain, was der da für Finisher macht, diese ganzen Saltos und so, das sieht für mich alles so akrobatisch aus und gar nicht gritty und das, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das wehtut, so, weißt du? Das ist einfach so schön und das passt da gar nicht rein. Ich hasse den Typen schon seit M&M Zeiten da mit Joey Mercury und Melina. Was ist mit der eigentlich los? Man weiß es gar nicht. So, und gepaart alle das, diese komische Cheesiness, die mir ein bisschen zu viel ist, plus dieses Arschloch, das ich schon immer gehasst habe, stand dieses Match unter keinem guten Stern. So. Und dann fing das Match an und es war super. Es war wirklich gut. Bis zu dieser Holzkiste, weißt du, ne? Ja. Als da irgendwer auf diese Holzkiste geflogen ist und so, das fand ich auch ziemlich geil. Dann hat ja Johnny Mundo dem Prinz Puma eine Brechstange an den Kopf gezimmert. Also das sah schon sehr stiff aus, ne? Mhm, entweder war die gut präpariert oder unter der Maske war irgendwie ein Tempotaschentuch oder so. Ein Tampon. Ja. So, und dann kam sogar noch dieser Matchverlauf-Kram, dass Johnny Mundo 4-1 geführt hat, ne? Genau. Fand ich super. Ja. Fand ich auch alles super. Aber dann kam es zu dieser Geschichte, wo die Tische übereinander gestapelt wurden. Und die unteren Tische schon so Einkerbungen hatten, dass die oberen draufgepasst haben. Jetzt halt dein Wort, die oberen Tische, die drauf standen auf den anderen, die hatten keine Einkerbung. Mhm. Hätte ich doch wenigstens da oben noch mal so Dinger drauf gemacht, so nach dem Motto, die sehen immer so aus. So, auch dieser ganze Spot, der war natürlich mega sick und so, war super. Aber das war alles, es hat mir nicht gepasst. Und auch wie sie sich dann in der Crowd geprügelt haben, das fand ich alles nicht so geil. Der Spot war natürlich super, aber dann ging es natürlich direkt weiter und so. Hinten raus, wo es krasser wurde, das Match, hat das Match mich komplett verloren. Ich weiß nicht warum. Ich fand es einfach nur noch blöd. Also ich fand's phänomenal. Und das an mehreren Gründen. Aber einer ist mir mal ganz wichtig zu Beginn. Was mich bei der WWE besonders nervt, ist, dass jedes Match gleich aussieht. Jedes Match ist derselbe Scheiß. Immer dieselbe Reihenfolge der Moves der Moves von den Wrestlern. Es ist immer, du brauchst nicht hingucken. Dieses eine Match bei Lucha Underground hatte so viele Facetten und so viele unterschiedliche Verläufe. Einmal gab es ein typisches Wrestling-Match, dann wurde es ein bisschen extremer, High-Flying-Shit, stiff, alles war mit dabei. Das stimmt, es waren viele Facetten drin, ja. Das hat mir schon wahnsinnig gut gefallen. Dann, was du ja schon angesprochen hast, dieser Matchverlauf, wie sie das gemacht haben. In der WWE wäre es doch so gewesen, es hätte diesen Schlag mit dem Brecheisen gegeben. Unter Umständen hätte der Typ dann irgendjemanden da gepinnt und dann wäre es 1-1 oder 2-1 gestanden und das war's. Aber dass man ihn da so davonziehen lässt, das war schon mal clever. Das habe ich ja auch gesagt, das fand ich gebucht. Das habe ich jetzt ja auch nicht kritisiert bei dir. Dann fand ich super, dass er irgendwann sich so gedacht hat, als erstens mal hat er dann, Johnny Mundo hat sich dann so gedacht, Alter, ich führe ja 4-1, ich lasse jetzt hier erstmal die Band spielen und ihr könnt mich mal alle am Arsch lecken, denn das Ding ist hier mal gegessen. Und dann kann man sagen, okay, dann macht er einen kleinen Fehler, nimmt den Bump durch die Tische und Mundo macht es 4-2. Prinz Puma macht es 4-2 und Johnny Mundo denkt sich so, okay, scheiße, jetzt muss ich aber mal gucken, dass ich hier wegkomme und dass das Ding noch nicht verliere. Weil so ging es ja dann weiter. Er ist dann immer wieder abgehauen, hat versucht, Zeit zu schinden und dann kommt das große Comeback, die größere Rückkehr von Alberto El Patron, der dann Johnny Mundo da die Fresse poliert, das fand ich super, das fand ich großartig gemacht. Und natürlich kann man jetzt sagen, okay, es war ein Titelmatch und dann auch mit einem, vielleicht nicht mit einem Destruction Finish, aber nicht Destruction, Ablenkung. Also mit Eingriff sozusagen. Aber das Match wurde ja nicht dadurch entschieden, sondern das Match wurde ja dann schon im Ring entschieden. Das war ja nur das 4-4. Aber ich fand das halt cool, dass dann Alberto El Patron zurückkommt und ja, das fand ich hervorragend. Für mich ist das völlig unvorstellbar, wie jemand sich dieses, ich kann es akzeptieren, keine Sorge, aber mir ist es überhaupt nicht erklärbar, dass jemand sich dieses Match anguckt und als Wrestling-Fan nicht total aus dem Häuschen ist nach diesem Match. Wenn du den einen Typen davon schon nicht magst und dann, mit dem Stil nicht so richtig zurechtkommst und so, dann ist es schwierig. Weißt du denn, was ich meine, was ich nicht mag an dem Typen? Ich mag das, ich finde die Moves von ihm super, ich mag das, dass der nicht alles immer abfuckt. Das war ja nicht meine Frage. Nee, deswegen kann ich es nicht so richtig nachvollziehen, weil mir geht das immer auf den Sack, wenn irgendeiner einen geilen Spot zeigt und landet dann 12 Meter weg von seinem Gegner und statt dass er mit Bauch auf Bauch landet, was weiß ich, bei irgendwelchen Salto-Manövern, Moonsaults oder so von der Ringecke und das siehst du ja relativ oft, dass dann die Leute falsch landen und sowas kotzt mich immer tierisch an und Johnny Mundo bringt seine Spots häufig richtig gut rüber und das finde ich auch geil, dass ihm das gelingt. Also eigentlich mag ich das, ich weiß aber, dass Johnny Mundo, da hat er auch das Problem, dass er so promotechnisch, das sehe ich alles ein, dass er promotechnisch einfach Defizite hat und so, aber als Worker finde ich den hervorragend. Ich freue mich jedes Mal, wenn bei Lucha Underground ein Johnny Mundo Match ansteht. Und Prinz okay. Puma sowieso. Das sowieso, ohne Frage. Da stört mich ja nur der Name. Ja, mit diesem Namen, ich habe damit kein Problem, weil das in dieser Welt klappt das für mich. Weil die ganze Welt, das ist halt eine Fernsehserie. Das soll keine Sportsimulation sein, so wie die WWE oder so, sondern das ist halt eine Fernsehserie, wo halt auch so ein fucking Drachen, nachdem er besiegt wird, in die Luft fliegt. Ja? Ja, Drago hat es so gemacht, der ist dann mit dem Feuerschweif davongeflogen und steht dann, als er zurückkommt, auf einmal auf dem Dach und guckt in die Sterne hoch und qualmt hinter dem. Also, sag mal, hast du das mit Drive Club mitbekommen? Entschuldigung. Mhm. Gibt's morgen. Morgen gibt's endlich Drive Club. Mensch. 10 Monaten. So, Ricky, du hast aber dennoch was geschafft, du dummes Schwein. Ja, was denkst du? Dass du es nochmal anguckst, oder was? Ich guck diese Woche auf jeden Fall. Ich kann Lucha also jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Ich meine, du brauchst jetzt kein Plädoyer für Lucha Underground halten. Ich möchte dir nur was sagen. Es gibt, wenn man Wrestling gut findet, in irgendeiner Art und Weise, gibt es wirklich keinen Grund, sich diese Sendung nicht anzugucken. Das ist wirklich was Besonderes. Und das ist nicht gesagt, dass wir das nächstes Jahr auch noch sehen werden. Oder ja, Ende des Jahres wieder sehen werden. Das ist noch nicht bestätigt, auch wenn viele immer behaupten, es wäre bestätigt. Es gibt kein offizielles Statement. Es ist nicht bestätigt, dass Lucha Underground weitermacht. Also, deswegen sollte man dieses Produkt genießen, solange es uns noch ermöglicht wird, so ein Produkt zu sehen. Denn die Matches sind High-Level-Shit, das siehst du in keiner anderen Organisation. Die Storylines sind super. Wir sind einfach, die sind handfest, die haben einen Anfang, die haben ein Ende, sie machen Sinn. Und du kannst dich... Werden oft aufgegriffen, ne, in der Zukunft. Das kommt noch dazu, ja. Es wird nichts vergessen oder unter den Tisch gekehrt. Ich sag nur Bella Twins, die turnen jede zweite Woche. Du weißt überhaupt nicht mehr, was die... Sind die Heel Face oder einfach nur geil? Also, ja. Aber bei Lucha Underground hat alles irgendwie einen Sinn. Und Lucha Underground, das sage ich jetzt ohne Scheiß, ist eine Wrestling-Show, wo ich mir vorgenommen habe, mir wirklich nochmal von der ersten Folge an die Sachen anzugucken. Weil es ist halt nur eine 45 Minuten, kannst du relativ schnell mal so weggucken. Und ich habe mir das vorgenommen, wenn die in die Pause gehen, dass ich dann bei Folge 1 anfange und mir das nochmal angucke. Weil für mich ist das ein Segen, einfach als Wrestling-Fan. Ja, das ist natürlich eine Lobhudelei. Es ist eine Lobhudelei, aber auch die Kommentatoren und so. Die finden Matt Striker und Vampiro als Kommentatoren so super, wie sie das machen. Am Anfang mochtest du Matt Striker nicht. Ich habe nur gesagt, der kann nein. Was. Nee, der hat mir am Anfang überhaupt nicht gefallen, aber mittlerweile ist Vampiro und Matt Striker mein Lieblingskommentatoren-Duo. Absolut. Finde ich großartig, die beiden. Neben, wie heißt er? Dean Hardy und? Ja, Dan Hardy heißt er. Dan Hardy und der andere, wie hieß er? John Gooden. Ja, naja, John Gooden geht noch, aber Dan Hardy mag ich nicht so sehr. Nee, also ich kann Lucha Underground wirklich nur jedem empfehlen. Das ist einfach, das muss man sich angucken. Und ich verstehe aber auch, wenn einer sagt, ich kann mit dem Style nichts anfangen. Okay, ist in Ordnung. Also von Mundo jetzt persönlich. Ja, aber die restlichen Sachen, die sind so, also sind großartig. Also ich finde es großartig. Aber wie gesagt, man kann ja keinen dazu zwingen, auch wenn ich es gern würde, muss man dazu sagen. Ja, grüß. Schön. Also ich bin dabei, diese Woche Lucha Underground. Da haben wir wieder sehr detailliert jetzt über Raw gesprochen, aber ich glaube, dass die Non-PG-Folgen in Zukunft oder in Zukunft immer wieder so ablaufen werden, dass wir uns vornehmen, über Raw zu sprechen und uns dann in irgendwas reinsteigern und am Ende bei Johnny Mundo rauskommen aus dem Hintern. Und John Gooden. In diesem Sinne sind wir da durch. Ich muss vielleicht noch ganz kurz sagen, es gibt einen Twitter-Feed, der nennt sich @nonpgwrestling.de und den gilt, nee Quatsch, @nonpg.de, so heißt der Twitter-Account. Früher hieß er nonpgwrestling, also ich sag's nochmal, @nonpg.de, den muss man folgen. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig, dann verpasst man nichts mehr im Leben. Richtig. Dann gibt's natürlich auch eine Facebook-Seite, einfach mal nach nonpg suchen. Ich glaube, ihr könnt sogar facebook.com/nonpg.de eingeben und kommt dann auf dieser Seite raus. Also versucht das mal, das wäre eigentlich mal so für ein Wochenende einfach mal ein schöner Rätselspaß, ob die URL funktioniert. Nonpg.de, da findet ihr alles, was man finden muss, alle Feeds für die Menschen, die nicht ganz verstehen, was ein Feed bedeutet, auf dem steht alle Folgen und was ein Feed bedeutet, auf dem steht Wrestling. Das sind zwei unterschiedliche Sachen, auch da könnt ihr einen lustigen Rätselabend mitverleben, einfach mal ausprobieren. Also nonpg.de, Twitter habe ich gesagt. iTunes. Geht bitte auf iTunes. Bitte, bitte. Es wäre schön, wenn ihr uns da bewerten würdet und auch auf YouTube einen Daumen hoch und einen Kommentar. Nehmen wir alles an, oder Chris? Absolut. Wir haben uns ja auch schon schön unterhalten auf YouTube. So sieht's aus. Und so wird das auch weiterlaufen. In den Kommentaren. Absolut. Ja, das war's. Tschüssikowski. Tschüssi. Und Chris, du weißt ja, jetzt musst du noch kurz ruhig sein. Ja, das weiß ich. Okay. Ab wann denn? Ab jetzt. Okay. Jetzt mal ruhig.